Warum kann man nicht einfach mehr Geld drucken? Warum nicht eine andere Lösung des Arm-Reich-Problems suchen? Wie wäre es, wenn man einfach mehr Geld druckte? Jeder Mensch auf der Welt bekäme dann so viele Scheine und so viele Münzen, wie er braucht. Und auf einen Schlag wären alle reich. Das Ganze hat leider einen kleinen Schönheitsfehler. Geld kann vielleicht zaubern, indem es ganz unterschiedliche Dinge vergleichbar macht. Aber man kann nicht einfach durch mehr Geld auch mehr Dinge herbeizaubern. Einfach mehr Scheine zu drucken, löst vor allem eines aus: eine Inflation. Man muss sich vorstellen, jeder Kunde bekäme beim Eintritt in den Supermarkt 100 Euro geschenkt, die er zusätzlich ausgeben könnte. Die Regale würden sich sehr viel schneller leeren als sonst. Schon am nächsten Tag hätte der schlaue Filialleiter die Preise kräftig raufgesetzt. Wenn die Kunden nun wieder und immer wieder 100 Euro geschenkt bekämen, ginge es rasant so weiter. Die Regale leerten sich wieder blitz und die Preise kletterten nach oben. Bald wüssten die Kunden, dass es noch schlimmer kommen wird und bei so hoher Nachfrage Wurst und Schokolade bald ausgehen werden. Also fangen sie an, Dinge auf Vorrat zu kaufen, zu hamstern. Die Preise kletterten dann noch höher und in immer schwindelerregendere Höhen. Während der großen Krise in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stieg im Laufe eines halben Jahres der Preis für ein Pfund Butter von 13.000 Mark auf knapp 3 Billionen Mark. Wer Geld auf der Bank hatte, war bei dieser galoppierenden Inflation angeschmiert. In den 20er Jahren hatte das schlimme Folgen. Das angesparte Geld verlor Tag für Tag an Wert. Arbeit lohnte sich kaum noch, weil der Lohn mit den rasanten Preissteigerungen nicht Schritt halten konnte. In solchen Krisenzeiten neigen viele Leute dazu, viel dummes Zeug zu glauben. Auf diese Weise kam in Deutschland Adolf Hitler und mit ihm der Nationalsozialismus an die Macht. Wie viele Geldscheine in einem Land gedruckt und ausgegeben werden, das bestimmen übrigens in den westlichen Industrieländern nicht die Politiker, auch wenn sie das vielleicht gerne so hätten. Die Entscheidung über die Höhe der Geldmenge liegt bei den Zentralbanken. Das sind die Banken, die alle anderen Banken mit Geld versorgen oder ihnen Geld leihen.